Medienforum Münster. Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Guten Abend beim Bürgerfunk auf 95,4 MHz. Guten Abend bei Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Ich bin Peter Busfeld. In unserer heutigen Sendung, da dokumentieren wir Auszüge eines Referates von Lothar Gallo-Bergemann mit dem Titel Rings lechts Raffontaine. Untertitel: Die Perspektivlosigkeit traditioneller Kapitalismuskritik am Beispiel der Linkspartei. Lothar Gallo-Bergemann, er kommt aus Stuttgart und ist dort tätig als freigestellter Personalrat in einem Großklinikum. Texte von Lothar sind im Internet zu finden, unter anderem auf der Homepage des wertkritischen Magazins Streifzüge, www.streifzüge.org. Streifzüge dabei mit UE geschrieben, www.streifzüge.org. Seine kritischen Überlegungen zum Phänomen Neue Linkspartei, die hat Lothar referiert beim Jahresseminar 2006 der wertkritischen Theoriegruppe Krisis. Bei dieser Tagung am 2. Aprilwochenende auf Burg Hoheneck bei Nürnberg, da haben außer Lothar auch Lilian Türk und Kenneth Plaser von der Gruppe Wertkritische Kommunisten Leipzig ihre Positionen vorgetragen zum neuen Linksparteiprojekt. Wir haben mitgeschnitten und Auszüge aus den Referaten von Lilian Türk und Kenneth Plaser, die haben wir bereits gesendet in der Mai-Ausgabe von Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Heute, da stehen also Ausschnitte von Lothar Gallo-Bergemanns Linkspartei-Vortrag auf unserem Programm. Bevor wir uns einblenden in den Mitschnitt des ersten Auszugs aus Lothars Vortrag Rings lechts Raffontaine, die Perspektivlosigkeit traditioneller Kapitalismuskritik am Beispiel der Linkspartei, bevor wir Lothars Ausführungen lauschen, drehen wir zunächst die Zeit um ein knappes Jahr zurück. Aus dem Archiv des nicht kommerziellen Lokalsenders Querfunk Karlsruhe hören wir eine Collage zum damaligen Stand der Dinge zwischen der aus der ehemaligen DDR-Staatspartei SED hervorgegangenen Linkspartei PDS und der im letzten Jahr neu gebildeten Partei Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit WASG. Die Hörcollage, sie wartet auf mit der Frage: Was ist heute eigentlich links? Was ist heute eigentlich links? Da versucht Oskar Lafontaine doch tatsächlich den Delegierten weiszumachen, der Begriff Fremdarbeiter habe nichts, aber auch gar nichts mit NS-Vokabular zu tun. Er habe nur nicht wie üblich Gastarbeiter sagen wollen, weil das ja nicht zutreffe, und es ist schon bemerkenswert, wie eine Versammlung von Linken einem Mann zujubelt, der die Androhung von Folter durch die Polizei rechtfertigt. Was schnell zu der Frage führt: Was ist heute eigentlich links? Ich hatte darauf hingewiesen, dass im Nationalsozialismus Fremdarbeiter sehr wohl willkommen waren, wenn sie arischer Abstammung waren, das ist ja historisch belegt, und dass die Nationalsozialisten rassistisch waren. Wenn Sie dazu weitere Fragen haben, sind wir gerne bereit, die zu beantworten. Gefragt nach seinen Loyalitäten, gesteht Lafontaine ein, dass er sich zwar durchaus PDS und WASG verpflichtet sieht, aber zuallererst doch dem Wähler. Nur das Votum der Wählerinnen und Wähler kann die Richtschnur sein. Und dies ist ja die Erfahrung der letzten Jahre. Wenn wir etwa hier im Osten die beiden großen Volksparteien nur noch 30% der Wählerinnen und Wähler ansprechen und wenn eben 50% nicht mehr zur Wahl gehen, weil sie sagen, wir wissen nicht mehr, wen wir wählen sollen, dann ist dringend eine Kraft im Bundestag erforderlich, die diese Wählerinnen und Wähler vertritt. Und das wollen wir sein. Der höchste New Entry der Woche geht auf das Konto der bösen Onkels. Keine Amnestie für MTV ist ein couragiertes Statement gegen die Diktatur der Medien. Deshalb gibt es auch keinen Clip. Der neueste Trend, Schwarzbild. Wir haben vor allem die im Auge, die sich vom politischen System nicht mehr vertreten fühlen und gar nicht mehr zur Wahl gehen. Wir wollen die Bürger wieder für unser System begeistern, für diese Demokratie, und da ist unser Hauptpotenzial. Und dafür stehen wir. Nun haben Sie eine Galionsfigur, Oskar Lafontaine, an der scheiden sich inzwischen die Geister. Man kann ja über politische Inhalte streiten, Herr Ernst, aber finden Sie die verbale Maßlosigkeit von Lafontaine okay? Also ich finde die Inhalte richtig, die er anspricht. Ich nehme jetzt mal diesen Begriff der Fremdarbeiter, den er benutzt hat. Also es ist nicht so, dass der Begriff nun irgendwie faschistisch belegt wäre. Faschistisch belegt ist der Begriff Rassismus, und das ist was anderes. Wir sind von unserer Herkunft her schon eindeutig in irgendeiner Art unverdächtig, irgendwie rechtspopulistisch zu sein. Wir haben mit dieser braunen Soße überhaupt nichts am Hut, das will ich ja ganz deutlich sagen. Und es ist eigentlich eine Dreistigkeit, uns in diese Ecke zu drängen. So, die Onkels also auf der 2, finde ich persönlich sehr spannend. Ihre Sieg an den Medien scheint mir allerdings berechtigt. Begeistert und kämpferisch sangen die Delegierten nach der Abstimmung die Internationale, die Hymne der Sozialisten. Keiner soll mehr an der Linkspartei vorbeikommen. Das ist die Parole dieses Parteitags, die den Wahlkampf bestimmen soll. Wir stehen links von der Sozialdemokratie, das soll die Wählerinnen und Wähler wissen. Und das soll auch die Sozialdemokratie wissen, das ist mir auch wichtig. Gregor Gysi lobte den Spitzenkandidaten der Wahlalternative Oskar Lafontaine für sein Engagement und verteidigte ihn ebenso wie seine Vorredner gegen die Kritik, er mache Anleihen beim rechten Sumpf. Gregor Gysi kündigte an, dass Lafontaine auf dem Wahlparteitag im August eine Rede halten wird. Er machte deutlich, was die anderen Parteien nun erwartet. Die neue Linkspartei sieht sich als starke politische Kraft in ganz Deutschland und sie steht zu Oskar Lafontaine. So, wir kommen jetzt wieder zu den Onkels. Die sind in dieser Woche von der 8 wieder hochgeklettert auf die 4. Und wer es lustig findet, darf es lustig finden. Hier sind die Onkels auf Platz 4. Was schnell zu der Frage führt, was ist heute eigentlich links? Was ist heute eigentlich links? Der Titel von Lothar Gallo-Bergemanns Vortrag Rings lechts Raffontaine, dieser Titel macht bereits deutlich, dass da heutzutage im Feld althergebrachten Politikmachens einiges durcheinander zu gehen scheint zwischen den traditionellen Bezugsgrößen von rechts einerseits und links andererseits. Die Sehnsucht nach einer richtigen Politik, so werden wir Lothar gleich referieren hören, eine solche Sehnsucht, sie findet keinen emanzipatorischen Anknüpfungspunkt mehr in Zeiten von Globalisierung und weltweitem kapitalistischen Krisenprozess. Stattdessen droht auf der Linken bei einem weiterhin positiven Bezug auf Politik und damit auf den Nationalstaat eine Regression emanzipatorischer Motive bis hin zur Ununterscheidbarkeit einer von links vorgetragenen, verkürzten Kapitalismuskritik von dem, was man bezeichnet als Antikapitalismus von rechts. Lothar Gallo-Bergelmann hat sich anhand von neonazistischen Originalzitaten aus unter anderem Papieren der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten mit dieser Thematik, mit dieser Problematik befasst im ersten Abschnitt seines Krisisseminarreferates. Diesen ersten Teil von Lothars Vortrag, den überspringen wir und wir hören Lothar nun zum Zitat Antikapitalismus der oberflächlichen Analyse und der einfachen Antworten. Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht. Die Partei. Der Antikapitalismus der oberflächlichen Analyse und der einfachen Antworten hat Konjunktur. Anti-Amerikanismus, Anti-Zionismus und Vorformen des Antisemitismus, Stichworte Heuschrecken und Zinskritik, zuweilen auch bereits offener Antisemitismus, feiern ebenso fröhliche Urständ wie die Propagierung populistischer Alternativen, in Anführungszeichen, kaum verhüllter Euro-Sozialnationalismus, Begeisterungsstürme für die Installation eines alten neuen Regimes des Personenkults unter dem geliebten Führer Hugo Chavez in Venezuela, skandalöse Relativierung und Verständnisheichen für das reaktionäre Menschenbild des Islamismus, kaum verhüllte Sympathie für die Herrscher des Iran oder die Hamas, Realitätsverweigerung gegenüber dem weltweit grassierenden Antisemitismus, das sind nur einige Schlaglichter aus dem gegenwärtigen antikapitalistischen Diskurs. Heuschrecken-Antikapitalismus in Theorie und Praxis. Regressiver oder kapitalismusverhafteter Antikapitalismus ist ein Selbstwiderspruch, aber ein quicklebendiger. Es ist Antikapitalismus auf der Basis des Kapitalismus. Er ist weit entfernt von einer Kritik kapitalistischer Basiskategorien wie Wert, Ware, Arbeit, Staat, Politik und Recht. Ja, er sucht diese Kategorien gar gegen den Kapitalismus selber in Stellung zu bringen. Weil er seinen Gegenstand analytisch nicht erfasst und ihm auf der Grundlage der Affirmation dieser Kategorien gar nichts anderes übrig bleibt, als sich im Grunde vorkapitalistische personale Herrschaftsstrukturen zusammen zu fantasieren, wo schon lange keine mehr sind, fallen ihm auch nur vorkapitalistische Lösungen ein. Diese münden regelmäßig und zwangsläufig in den Wunsch nach dem guten Herrscher oder, etwas zeitgemäßer ausgedrückt, in die Sehnsucht nach der richtigen Politik. Die Linkspartei zieht nicht nur in allen Regionen, in allen Flügeln und auf allen Ebenen jede Menge Möchtegerne-Führer an, die nach Kräften danach streben, zum Objekt dieser Sehnsüchte zu werden. Sie verfügt bekanntlich auch über zwei wirkliche Führer, die wie geschaffen dafür sind, diese Begierde zu befriedigen. Gregor und, noch perfekter, da auch über den letzten Verdacht irritierender Intellektualität erhaben, Oskar. Oskar bedient ein weit verbreitetes, dumpfes Fühlen. An allem sind irgendwelche Bösewichter schuld, heute sind es die Türken, morgen dann die Spekulanten oder wahlweise die unfähigen Politiker, ein andermal der Bush, dann wieder die Drogendealer oder die Ölmultis und eigentlich dann doch wieder die korrupten Manager und die Asylanten und die Finanzhaie und Heuschrecken nicht zu vergessen. So unterschiedlich die auch alle sein mögen und je mehr sich der eine vielleicht mit diesen und der andere eher mit jenen Lieblingsbösewichtern die Welt erklärt, sie haben alle miteinander eine große Gemeinsamkeit. Ehrliche Arbeit ist ihnen fremd, sie hauen einem übers Ohr und betrügen einen. Solcherlei Krisenanalyse ist populär. Der böse Mann, wenn der böse Mann tot ist, legen wir uns ins Bett, wenn der böse Mann tot ist und schlafen ein. Der böse Mann soll tot sein. böse Mann steht vor der Stadt, kommt übers Land. Der böse Mann ist unter uns, steht vor der Tür. Der böse Mann soll tot sein, soll tot sein, soll tot sein. Dann können wir wieder glücklich sein, können wir wieder glücklich sein, glücklich sein. Wir sind müde, wir wollen schlafen und der böse Vom bösen Mann und vom Sänger Peter Licht zurück zu Lothar Gallo-Bergemanns Linksparteivortrag. Jene Art von Sozialkritik, die das Nationale mit dem Sozialen verknüpft, sie charakterisiert Lothar als Vorform des Antisemitismus. Lothar bezeichnet diese Kritik als, so wörtlich, proto-antisemitisch. Die Mai-Ausgabe 2005 der Metall, Zeitschrift der IG Metall, erschien mit einem Titelbild, auf dem Stechmücken mit Goldzahn, gebogenen Saugrüsseln und Stasenstreibs geschmückten Zylindern über deutsche Fabriken herfallen. Vorangegangen war dem Müntefering's Wahlkampfrede von den Heuschrecken, die sich seitdem in rasender Schnelligkeit im Volksmund wie im linken Sprachgebrauch etabliert haben. Diese Kritik ist proto-antisemitisch, und sie verquickt erschreckenderweise das Nationale mit dem Sozialen. Zitat aus einer Solidaritätserklärung der WASG Thüringen an die streikenden VW-Arbeiter im November 2004. Wir wissen, dass nicht ihr an den schlechten Verkaufszahlen eures Unternehmens schuld seid. Deutsche Wertarbeit und deutscher Fleiß sind weltweit geachtet. Stellvertretend für alle deutschen Arbeitnehmer, dass wir den Kampf gegen die neoliberalen Scharfmacher noch nicht verloren haben. Mit solidarischen Grüßen, eure WASG Thüringen. Die rechtsextreme Einstellung vieler Gewerkschaftsmitglieder und Funktionäre ist spätestens seit der Studie von Fichter Stößzäuner, FU Berlin, bekannt. Die Rechten haben schon lange das Soziale entdeckt. Das hat sich mancher noch mit schlichter Demagogie erklärt. Aber jetzt wird deutlicher, dass mehr dahinter steckt, denn die Linken entdecken das Nationale und wie Piet van Bebenburg in der Frankfurter Rundschau sagte, wenn Sozialisten national daherreden, muss der Rauchmelder in der Linken losgehen. Dass in Teilen der Linken zunehmend auf nationale Souveränitätsrechte gegen die negativen sozialen Folgen der Globalisierung gesetzt wird, ist Ausdruck der Falle, in dem sich traditionelle linke Kapitalismusanalyse oder auch Mehrwertkritik befindet. Wer in den Kategorien von Staat und Kapital befangen bleibt, der muss sich heute fast zwangsläufig an den Nationalstaat als letzten Strohhalm gegen die Herausforderung der weltweiten Verwertungs- und Arbeitsplatzkonkurrenz klammern. Solche Überlegungen kommen unter dem Eindruck der Erfahrung zustande, dass das Ausgeliefertsein an den Weltmarkt eine prinzipiell endlose soziale Abwärtsspirale nach unten in Gang setzt. Und es ist Ausdruck der hoffnungslosen Auswegslosigkeit, in der kapitalismusverhaftete Kapitalismuskritik heute steckt, dass ihr gar nichts anderes mehr einfallen kann als der Nationalstaat. Insofern ist der Taz zuzustimmen, die Lafontaines Konzept als eines vom Keynesianismus in einem Land klassifizierte. Fragen wir nach der konkreten Praxis der Linkspartei und ihrer Matadore, so schneidet sie bekanntlich katastrophal ab. Die ganze Vergangenheit und Praxis der Linkspartei, PDS, Lafontaine, Maurer und so weiter und so weiter, verweisen eigentlich so sehr auf die völlige Perspektivlosigkeit des ganzen Unternehmens und das auch nur im Sinne von Arbeit und sozialer Gerechtigkeit, geschweige denn im Sinne von Emanzipation, dass es nur noch psychologisch zu erklären ist, wenn alleine eine kleine Änderung am Firmenschild der PDS in der Lage ist, so viele Hoffnungen bis in linksradikale Kreise hinein aufkommen zu lassen. Hoffnungen, die doch ganz offensichtlich nur auf Sand gebaut sind. Dieses Phänomen ist nur zu erklären mit dem außerordentlich starken und weit verbreiteten Bedürfnis der krisenhaften Entwicklung und den um sich greifenden Zumutungen, endlich etwas praktisch Wirksames entgegenzusetzen. Und zwar hier und jetzt. Dieses Bedürfnis allerdings ist sehr ernst zu nehmen. Weswegen auch die sich entwickelnde Bewegung gegen Sozialabbau ernst zu nehmen, kritisch zu begleiten und nach Möglichkeit in emanzipatorischem Sinne zu beeinflussen ist. Was die Linkspartei betrifft, so gibt es dort natürlich nicht nur die Fans von Oskar, obwohl das sehr viele sind. Es gibt auch diejenigen, die trotz PDS und Lafontaine Hoffnung mit der Linkspartei verbinden, also Leute aus WASG, SAV, das Häuflein Aufrechter in Berlin, Gewerkschafter und so weiter. Aber auch sie alle geben zu, dass sie Oskar an der Spitze brauchen. Denn er bringt die Wähler, ohne die das ganze Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen kann ihre Kritik an Lafontaine auch nicht wirklich überzeugend ausfallen. Sie kommen nicht drum herum. Er steht wie sonst niemand für das ganze Projekt. Die Linkspartei gibt das selber auch unumwunden zu. So heißt es in der Zeitung der WASG zur Landtagswahl Baden-Württemberg am 26. März 2006 wörtlich, Zitat, wer ist die WASG? Viele Wählerinnen und Wähler können mit den vier Buchstaben noch nicht viel anfangen. Schließlich ist die Partei noch jung, in Baden-Württemberg gerade mal ein Jahr alt. Doch wenn man den Namen Oskar Lafontaine nennt, weiß jeder, was gemeint ist. Neben den etablierten Parteien hat nur die WASG eine Chance, im Landesparlament einzuziehen, sagt Lafontaine und so weiter und so weiter. Zitat Ende. Und weil diese Partei ohne die Lafontaine'schen Positionen nicht diese Partei wäre, ist es auch durchaus legitim, sich in ihrer Kritik an eben diesen Positionen abzuarbeiten. Und Lafontaine holt die Stimmen eben nicht mit der reinen Forderung nach Arbeit und sozialer Gerechtigkeit. So problematisch auch das wäre, dazu noch später. Stimmenwirksam wird er erst mit dem Konglomerat aus verständlichen Forderungen, oberflächlicher Analyse, sozialer Demagogie und Ressentiment, das für die Linkspartei konstitutiv ist und das eben keiner so gut auf den Punkt bringt wie er. Er steht für Anti-Emanzipation schlechthin. Er holt die Stimmen für die Abschaffung des Asylrechts und Flüchtlingslager in Nordafrika, für die Folter, zumindest in Deutschland, geschieht sie in den USA, so ist das für ihn allerdings ein Rückfall in die Barbarei. Das sind wörtliche Zitate alles. Es kommen jetzt eine Reihe wörtlicher Zitate von Lafontaine, für scharfe Kontrollen gegen den Missbrauch der Sozialsysteme und Schwarzarbeit, für die Meinung, der Ausschluss Hohmanns aus der CDU habe das Urteil bestärkt, bei uns dürfe man nichts gegen Juden sagen, dafür, dass unsere Landsleute Angst haben vor Kriminalität, Einwanderung und Arbeitsverlust, dafür, dass die Staatsbürgerschaft nur erhalten dürfe, wer Deutsch spricht, Steuern zahlt und die Sozialsysteme finanziert, ebenso wie für das deutsche Volk als Schicksalsgemeinschaft und noch vieles mehr, alles hinlänglich dokumentiert in seinen Büchern und Bild-Zeitungskommentaren nachzulesen. Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Lothar Gallo-Bergemann, er hat eben gesprochen vom Häuflein Aufrechter in Berlin. Gemeint die WASG Berlin, die zur dortigen Senatswahl im September eigenständig und damit auch gegen die in Berlin mit der SPD regierende PDS antreten will. Dieser Eigensinn der Berliner WASG erpasst der PDS und erpasst der WASG-Bundesspitze nicht ins Fusionskonzept. den Berliner WASG-Landesvorstand kurzerhand abgesetzt, hat deshalb im Mai der Bundesvorstand der WASG. Und die WASG-Bundesparteispitze, sie schickte zur Übernahme der Berliner Parteigeschäfte einen Politkommissar. Einen Kommissar, der vor allem auch die eigenständige Wahlanzeige der Berliner WASG zurückziehen sollte. Aber daraus ist dann schlussendlich doch nichts geworden. Die WASG Berlin, sie zog vor Gericht, der Berliner Landeswahlausschuss stimmte der WASG-Beteiligung an der September-Senatswahl zu und die Amtsenthebung des Berliner WASG-Landesvorstandes, sie ist auch wieder rückgängig gemacht worden. Nach dieser Musik hören wir einige Auszüge eines Telefoninterviews. Diese Interviewauszüge mit dem Berliner WASG-Landesvorständler Michael Prütz sind aufgezeichnet worden im Mai. In just jenem Monat also, in dem der WASG-Landesvorstand in Berlin vom WASG-Bundesvorstand entmachtet worden war. I knew that she was hot. She was singing, "Don't turn around, uh-oh, yeah, yeah. The commissar's in town, uh-oh. You and his eye, and you know why. The more you live, the faster you will die. Alles klar, Herr Kommissar." She really meant, and I got to thinking while she was talking that her nose had told the story of those special places that she goes. I mean, she rides with the others in the subway singing, "Don't turn around, uh-oh, the commissar's in town, uh-oh. If he talks to you and you don't know why, you say your life is gonna make you die. Alles klar, Herr Kommissar." When we meet Jill and Joe and Brother Hip and the whole cool gang and all, they're rapping here, they're rapping there, but she's climbing on the wall. It's a clear case, Herr Kommissar, 'cause all the children know. They were sliding down into the valley. They were slipping on the same snow. Hear the children. Don't turn around. Uh-oh. Ja, ja. The commissar's in town. Uh-oh. He's got the power and you're so weak. And your frustration will not let you speak. La, la, la, la, la. Don't turn around. Uh-oh. Ja, ja. The commissar's in town. Uh-oh. And if he talks to you, then you know why. The more faster you will die. Don't turn around. Uh-oh. Ja, ja. The commissar's in town. Uh-oh. Don't turn around. Uh-oh. Ja, ja. The commissar's in town. Uh-oh. It's clear, Herr Kommissar. Don't turn around. Uh-oh. Ja, ja. The commissar's in town. Thank you. wir haben hier seit 5 Jahren, seit 2001, eine rot-rote Regierung. Damals hatte ja die PDS fast 23% der Stimmen bekommen. Und in diesen 5 Jahren haben wir in Berlin einen beispiellosen Sozialabbau und eine beispiellose Welle der Privatisierung erlebt. Das heißt, 100.000 kommunale Wohnungen sind verkauft worden. In der Jugendhilfe zum Beispiel sind gerade jetzt noch aktuell 33 Millionen gekürzt worden. 70 Millionen sind in den Universitäten gekürzt worden. Wir haben eine Teilprivatisierung der Wasserbetriebe, die noch von der rot-roten Regierung nochmal fortgesetzt worden ist. Das heißt, wir haben in der Gänze eine Politik, nämlich Privatisierung und Sozialabbau. Und darum haben wir nach intensiver Diskussion, die Diskussion geht seit 2,5 Jahren, gesagt, nein, mit dieser PDS wollen wir nicht gemeinsam eine Liste bilden, sondern wir wollen alleine antreten. Der Kern des Problems ist, dass die PDS in Berlin, aber auch in Sachsen-Anhalt, in anderen Kommunen, eine Politik macht, die immer darauf hinausläuft, den kapitalistischen Haushalt zu konsolidieren. Und wir machen eine Politik, die sagt, wir wollen die Opfer dieser Politik vertreten. Ein Beispiel, die PDS führt jetzt ja zusammen mit der Bundesführung der WASG eine Mindestlohnkampagne durch. Das ist ausgezeichnet. Gleichzeitig macht der Berliner Senat unter Federführung der PDS in diesem Falle, kündigt die Verträge mit der Post AG, was die öffentliche Briefzustellung betrifft, und nimmt als Teilhaber die PIN AG, die Löhne von 4,65 Euro zahlt. Das ist eine heuchlerische Politik und die können wir nicht mittragen. Und das muss der Bundesvorstand, das muss die Bundes-WASG verstehen. Der aktiven Mitglieder in Berlin, und das sind circa 400, die wirklich aktiv sind in der Partei, stehen hinter dem Berliner Landesvorstand. Das sind auch die Leute, die den Wahlkampf betreiben. Im Moment ist es eher so, dass Leute, die vorher skeptisch waren, sich inzwischen auf unsere Seite stellen, weil sie sagen, dass diese Maßnahmen des Bundesvorstandes illegitim und undemokratisch sind. Wir kriegen, und das kann ich ohne Übertreibung sagen, minütlich Solidaritätsadressen und Anrufe, E-Mails und Faxe, Solidaritätserklärungen aus anderen Landesverbänden. Auch aus den Landesverbänden, die in der Mehrheit hinter dem Bundesvorstand stehen, zum Beispiel aus Hessen, aus Rheinland-Pfalz, erreichen uns sehr viele Solidaritätserklärungen. Wir gucken uns das an, wir kämpfen gegen Klaus Ernst und seine Leute, wir lassen uns die Partei nicht kaputt machen, dann werden wir sehen, wer am Schluss Erfolg hat. Die Solidarität wächst im Übrigen auch in der Bevölkerung selber. Wir sammeln ja gerade die Unterstützungsunterschriften und der Konflikt wird sehr deutlich wahrgenommen und bei sehr vielen Leuten bekommen wir Unterstützung, die sagen, nein, es ist völlig richtig mit einer Partei, die Sozialabbau in dieser Größenordnung betreibt. Ja, müsst ihr nicht zusammengehen, es ist falsch, mit dieser Partei zusammenzugehen. Wir treten als Oppositionspartei an gegen alle anderen Parteien, im Übrigen nicht nur gegen die PDS. Na, wer da zu guter Letzt Erfolg haben wird. Nach allen geschichtlichen Erfahrungen, die mit Parteien gemacht worden sind, da werden, so denke ich, Klaus Ernst und die Seinen wohl als die auf Dauer erfolgreichen dastehen. Wenn, das muss man allerdings dazu sagen, die Wählerinnen und Wähler die neue Linkspartei nicht zwischenzeitlich wieder ins Aus befördern sollten. Von der Partei zur Bewegung. Lothar Gallo-Bergemann, er hat eben erwähnt, die, Zitat, sich entwickelnde Bewegung gegen den Sozialabbau. Wir dokumentieren einen kurzen und, wie ich meine, hoffnungsvoll stimmenden Originalton von der bundesweiten Anti-Sozialabbau-Demo am 3. Juni in Berlin. Eine hessische Studentin, sie wendet sich nicht nur gegen Studiengebühren, sondern sie spricht sich auch aus gegen, so wörtlich, Arbeitszwang, gegen Leistungsterror und gegen kapitalistische Verwertungslogik. nicht in Deutsche und Migrantinnen, nicht in Arm und Reich und nicht in Militant und friedliche Studierende. Wir lassen uns unser Recht, uns gegen diese Schulzünde zur Wehr zu setzen, nicht nehmen. Deshalb gegen Studiengebühren, gegen Arbeitszwang und Leistungsterror, gegen kapitalistische Verwertungslogik, beginnen wir mit einem anständigen Aufstand. Es hat sich einiges verändert, weißt du? Was denn? Das musst du akzeptieren. Ich habe aufgehört, mir die Achseln zu rasieren. Das mache ich nicht mehr. Gefällt dir das besser? Ja. Und warum? Das ist eben so. Warum? Außerdem bin ich jetzt Sozialistin. Ich da auch? Nein, das bist du nicht. Du bist nur ein Sozialdemokrat. Das ist ein Riesenunterschied. Pop von den Kaiser Chiefs, I Predict a Riot. In den Instrumentalpart dieses Songs hineinmontiert, hatten wir übrigens eine kurze Dialogszene aus einem Film. Darin ging es, richtig, um eine Sozialistin und um einen Sozialdemokraten. Sozialistinnen und Sozialdemokraten. Bei diesen Stichworten, da kommt einem sofort das neue Linksparteiprojekt in den Sinn und wir lauschen zum Thema nun wieder Lothar Gallo-Bergemanns Vortrag. Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht. Die Partei. Welcher Antikapitalismus ist zu wollen? Emanzipatorischer Antikapitalismus hingegen wäre eine solche gesellschaftliche Bewegung, die aus der Kritik der Basiskategorien der Warengesellschaft heraus die Kraft entfalten kann, erstmals wirklich über die kapitalistische Vergesellschaftung hinauszugehen, indem sie sowohl die personalen als auch die automatischen Herrschaftsstrukturen des Verwertungsprozesses hinter sich zu lassen imstande ist. Angesichts des Globalisierungsprozesses folgt daraus dreierlei. Erstens ist unbedingt am Ziel einer globalen Assoziation freier Individuen festzuhalten. Es ist als eine grundlegende emanzipatorische Selbstverständlichkeit gegen die Renaissance Staats- und Nationalstaats fixierten Denkens in linken Köpfen zu verteidigen. Zweitens muss die Kritik der Folgen des Weltmarktes zu einer Kritik des Marktes selber vorangetrieben werden und seiner Voraussetzungen wie Ware, Wert, Arbeit, Geld, Kapital, Staat und so weiter. Drittens muss sie die regressive Pseudokapitalismuskritik selbst zum Gegenstand ihrer Kritik machen. Ohne diese Voraussetzungen keine Aussicht mehr auf praktisches Vorankommen in Sachen menschlicher Emanzipation. Deswegen ist diese Kritik zu leisten auch Tagesaufgabe. Denjenigen, die diese dreifache Kritik nicht leisten, darf man das unter keinen Umständen durchgehen lassen. Denn wo diese Kritik nicht stattfindet, wird Kapitalismuskritik regressiv und reaktionär. Sie wird zur Kapitalisten-Kritik, wodurch Kapitalismus-Kritik angesagt wäre. Sie kulminiert derzeit in der Fantasie von Heuschrecken und Stechmücken und es ist durchaus noch offen, was sie in Zukunft noch alles gebären wird. Nicht durchgehen lassen darf man eine Kritik, die sich am Neoliberalismus abarbeitet, aber zum Kapitalismus schweigt. Nicht durchgehen lassen darf man eine Politik, die der Politikillusion nicht nur verhaftet bleibt, sondern die, wie es ganz exemplarisch die Linkspartei tut, diese Illusion neu belebt. Es ist die Frage aufzuwerfen, was Politik im althergebrachten Sinne heute noch ausrichten kann. Es ist der Tatsache ins Gesicht zu sehen, dass Parteien heute, egal wie sie heißen mögen, alle miteinander im Wesentlichen das Gleiche veranstalten, nicht solange sie das Glück haben, in der Opposition zu sein. Das ist uninteressant. Entscheidend ist die Frage, warum unterscheiden sie sich kaum noch, sobald sie in Verantwortung stehen? Sobald ein Zipfelchen von Macht nur erreichbar ist, beginnt die altbekannte Mühle aus Opportunismus und Sachzwanglogik zu mahlen. Noch einmal zur WASG. Der Parteiname Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit bringt ja eigentlich in geradezu klassischer Weise auf den Punkt, was vom Standpunkt emanzipatorischer Kapitalismuskritik aus eben nicht zu wollen ist. Weder Arbeit noch soziale Gerechtigkeit wären zu wollen, weder die Unterwerfung unseres Lebens unter die Herrschaft des blinden Formprinzips des Arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können, noch die Proportionalität nach dem Leistungsprinzip, sprich nach dem Diktat des Werts, denn schließlich ist es im System des Äquivalententaus nicht mehr als gerecht, eine wahre Arbeitskraft, deren Wert gegen Null tendiert, auch mit einem ebensolchen Lohn zu beglücken. Und wenn die Menschen endlich eine Alternative zu ihrem Leben unter der Knute des Warenfetischs wählen würden, so hätte das auch nichts mit einer Wahlalternative zu tun, die in einem System, dessen Handlungsspielräume sich dramatisch verengen, noch einmal für kurze Zeit das Gegenteil vorgaukelt nach dem Motto, du hast keine Alternative, aber wähle sie. Stattdessen wäre ein gutes Leben für ausnahmslos alle Menschen zu wollen und zu beginnen. Das heißt, alternative Praxis, anstatt in der siebten Partei zum 700. Mal perspektivlose Beschlüsse zu fassen, die den unsinnigen Versuch unternehmen, nachzuweisen, dass sich unser Leben auch weiterhin finanzieren lässt, wenn man es nur schlau genug anstellt, das Prinzip des Finanzierungsvorbehalts für unser Leben selber angreifen, sich nicht mehr um die Finanzierbarkeit kümmern. Und nicht passiv, indem Mensch seine Stimme abgibt, sondern aktiv, also seine Stimme ganz bewusst nicht hergebend, sondern behaltend. Will heißen, endlich sein Leben selber in die Hand nehmen und diesen beherzten Griff nicht mehr länger mit demjenigen zum Stift in der Wahlkabine verwechseln. Viertens und letztens intervenieren. Nicht, dass die soziale Bewegung im Unterschied zur Linkspartei von all dem frei sei, ganz im Gegenteil. Die Linkspartei ist ja nur Ausdruck des Bewusstseins dieser Bewegung. Sie ist gewissermaßen sogar ihr Kind. Also ein oberflächliches, böse Partei, gute Bewegung verbietet sich. Die Frage ist jedoch eine andere. Welche Möglichkeiten der Intervention bieten sich emanzipatorischer Kritik und auf welchen Wegen? Die Parteiform, das belegen alle Erfahrungen, auch die aktuellen mit der Linkspartei, ist denkbar ungeeignet dafür, kritischen Geist aufzunehmen und zu verbreiten. Sie ist per Definition auf die Gewinnung von Mehrheiten und Macht fixiert. Sie wurde nicht geschaffen, um der Kritik, sondern um der Masse nach dem Munde zu reden. Deswegen sind die Parteien noch immer Brutstätten der Geist- und Kritiklosigkeit gewesen. Deswegen haben radikale Positionen in ihnen nicht wirklich eine Chance. Mehr noch, die Partei wirkt kritik- und geisttötend auf die Bewegung zurück. Es gibt kein Gegenbeispiel. Kommen wir zur Verdeutlichung des Gemeinden noch einmal auf die Streiks gegen die 40-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst zurück. Wie spiegelt sich der Verlauf des Streiks im Bewusstsein wider? Prinzipiell lassen sich drei Ebenen von Einflussfaktoren auf den Kampf bestimmen. A. Strategie und Taktik der Gewerkschaft und der Gegenseite. B. Das Kräfteverhältnis zwischen den kämpfenden Parteien. Und C. Die objektiven Rahmenbedingungen, unter denen dieser Kampf stattfindet. Welche Rolle spielen nun diese Ebenen im Bewusstsein der Streikenden? An der Basis wird hauptsächlich nur die Strategie und Taktik der kämpfenden Seiten wahrgenommen. Die machen, was sie wollen, die hauen uns übers Ohr, das und das war ein Fehler, warum macht Verdi nicht dies und jenes und so weiter. Unter den Aktivisten und Funktionären spielt darüber hinaus auch die Wahrnehmung des Kräfteverhältnisses eine Rolle, wenn auch je nach Fraktion in sehr unterschiedlichem Ausmaß, so führt das bei einigen eher dazu, eine sehr weitgehende Kampfunfähigkeit zu konstatieren, weil die Verhältnisse gegen uns sind. Bei anderen, insbesondere in ultralinken Kreisen, erfreut sich hingegen das allmachtsfantasierende Wolkenkuckucksheim ungebrochen großer Beliebtheit, wonach der Sieg alleine am Kampfwillen der Führung läge, denn die Klasse stehe sowieso in den Stadtlöchern und warte nur darauf, zum Kampf gerufen zu werden. Und wenn sie erstmal richtig kämpfe, könne sie die richtige Führung vorausgesetzt, das wird aber nicht so laut gesagt, auch durchsetzen, was sie wolle. Die Ebene, die jedoch sowohl an der Basis wie unter den Aktivisten kaum wahrgenommen wird, ist diejenige der objektiven Rahmenbedingungen, unter denen sich der Kampf abspielt. Insbesondere mangelt es an einem tiefergehenden Blick auf den Zustand der Ökonomie. Hier gilt es für Radikale, für emanzipatorische Kapitalismuskritik anzusetzen und eben das in den Blick zu bringen. Ist es zum Beispiel wirklich so einfach, dass halt genug Geld da ist und so weiter? Oder warum gibt es eigentlich keinen Text Kapitalismuskritik statt Heuschreckengerede, der sich in verständlicher Sprache an die Bewegungsaktivisten wendet? Meine Kritik richtet sich gegen die umstandslose Gleichsetzung der Bewegung gegen Sozialabbau mit der Linkspartei. Gerade wenn wir die Bewegung ernst nehmen wollen, gerade wenn wir für ihren Erfolg eintreten wollen, wenn wir Beiträge dafür leisten wollen, dass sie ihre Fesseln sprengt und lernt, die Morgenröte der Freiheit zu erahnen, gerade dann müssen wir gegen das regressive Projekt Linkspartei auftreten, das sich in dieser Bewegung breit macht und sie aufzufressen droht, noch bevor sie sich richtig entwickeln konnte. Denn dieses Projekt steht für Nebelwerfer statt Morgenröte. Auch diese Kritik muss selbstverständlich eine Form haben, die von den Angesprochenen nicht als abstoßend empfunden wird, aber prinzipiell muss sie trotzdem sein. Soweit. Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. Soweit die heutige Ausgabe unseres arbeitskritischen Magazins. Wir brachten unter anderem Auszüge eines Vortrags von Lothar Gallo-Bergemann mit dem Titel Rings lechts Raffontaine. Die Perspektivlosigkeit traditioneller Kapitalismuskritik am Beispiel der Linkspartei. Gehalten hat Lothar dieses Referat beim Jahresseminar 2006 der Theoriegruppe Krisis. Weiteres, nicht nur zum Projekt Linkspartei, findet sich auf der Krisis-Homepage www.krisis.org. Noch einmal www.krisis.org. Mein Name ist Peter Busfeld und ich verabschiede mich nun am Mikrofon. Ich wünsche noch einen schönen Abend und ich sage Tschüss bis zur nächsten Sendung. Jeden dritten Sonntag, 19.04 Uhr, Besser Leben, das arbeitskritische Magazin. remember what it's all about now, you fuckers. You know, fuck you all. That's what I'm saying, you know, fuck you all. Imagine this. If you try, no hell. Below us, bus. And above us, only sky. Imagine all the people, living for today. Imagine there's no countries. It is not hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion, too. It's a good idea. Imagine all the people, living side by side. Peace. You can say, I am a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join me and the world will live as 1, 2, 3, 4. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of man. All the people sharing all the world. Imagine. Thank you very much. Peace. We strive for peace. Let's come together. 1, 2, 3, 4. Imagine. Saying is give peace a chance. Imagine. Let's come together. Give peace a chance. Give peace a chance. Imagine. All the handout for the bribery of the police, all the fucking hype, you know? We seek peace. All of us want peace.